Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Ja, was ist heute passiert? Heute Morgen hatten wir wieder eine Konferenz zu dritt mit einer Notenbesprechung für eine Klasse. Und hat sich wieder mal ein Problem offenbart, was wir bisher noch nicht lösen konnten. Wir haben nämlich nach einer Möglichkeit gesucht, Ende zu Ende verschlüsselt zu telefonieren. Und hatten gehofft, dass entweder Signal oder Threema da eine Möglichkeit bieten. Aber tun sie leider nicht. Also die Telefonierfunktion funktioniert nur zwischen zwei Personen bei beiden Messengern. Und dann ist sie auch Ende zu Ende verschlüsselt, aber eben nicht in der Gruppe. Das geht so auf diese Weise also nicht. Falls jemand da eine Idee hat oder einen Vorschlag, was es da sonst noch für Lösungen gibt, sind wir da offen, wie man das jetzt lösen könnte. Man kann sich dann ein wenig behelfen, indem man zum Beispiel versuchen würde, das zu anonymisieren, indem man jetzt die Schüler nicht namentlich nennt, sondern nur über Nummern redet etwa. Die kann man auch zum Beispiel zufällig vergeben, dass ich das also nicht aus so einer Namensliste einfach rekonstruieren ließe. Aber ja, das ist mehr eine Krücke als eine richtige Lösung. Als weitere Idee hätte man noch ein normales Telefonat führen können, also mit dem ganz gewöhnlichen Telefonanschluss. Und da kann man ja auch zumindest eine Dreierkonferenz machen. Bei vier Personen wird es schon schwieriger, aber auch hier ist das Problem, dass man da keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat. Ja, das Problem ist also weiterhin offen. Dann hatte ich noch eine Stunde, die ich schon mal hier besprochen hatte in einer vorherigen Folge, wo ich das so ein bisschen aufgeteilt habe, wo ich bei der einen Klasse in so einer Live-Sitzung das Thema erörtert, dann die Gruppe habe daran arbeiten lassen und dann am Ende die Ergebnisse verglichen habe. Und in der Parallelklasse war es so, dass ich den Auftrag mit einem Tutorial beschrieben habe und das dann reingegeben habe. Jo, und ich wollte dann so gegen Ende der regulären Stunde einmal so kurz fragen, wie es denn so letztendlich ging und habe dann, muss ich gestehen, ein wenig kurzfristig eine Sitzung anberaumt und eingeladen, wer also was zeigen möchte oder Fragen hat, konnte dann in diese Sitzung kommen. Ja, leider ist nur ein Schüler erschienen. Was auf jeden Fall eine interessante Situation war, aber ja, man kennt das vielleicht auch so von Barcamps, ne? Der eine, der dann kommt, der ist aber auch auf alle Fälle dann interessiert und so war es dann auch. Insofern habe ich mich mit dem dann auch so ein bisschen unterhalten. Man ist auch ein bisschen persönlicher nochmal ins Gespräch gekommen, ist ja notwendigerweise bei so einer Konstellation so. Und war also so eine Minimalbesetzung einer Videokonferenz, will ich mal sagen, die ich dann mit diesem einen Schüler da hatte und mit dem ich mich dann da unterhalten habe. Generell ist sowieso, das hatte ich jetzt auch von anderen Kollegen gehört, die Quote derjenigen, die dann anwesend sind, sowieso recht gering, auf jeden Fall deutlich geringer als sonst im Unterricht, wo sie ja quasi gezwungen sind. Und jetzt, wo wir, also wir machen keine Anwesenheitslisten, wir kontrollieren das nicht, sondern wir bieten das ja für die Abschlussklassen oder interessierte Schüler an, auf einer freiwilligen Basis. Auch dem Umstand geschuldet, dass wir nicht wissen, ob es jetzt persönliche Probleme noch gibt, wie es sonst so jetzt in dieser Zeit bei den Schülern zu Hause aussieht, wie die technische Ausstattung ist, das wissen wir alles nicht so unbedingt. Und insofern muss man da auch ein bisschen Abstriche machen und kürzer treten. Ja, grundsätzlich ist die Beteiligung aber ein bisschen geringer oder deutlich geringer. Ich sag mal so eine erste persönliche Studie, die ich mir so da gemacht habe, ist bei so ungefähr 50%. Also 50% der Schüler sieht man ungefähr, derer, die man sonst üblicherweise im Unterricht sieht. Und die anderen gucken sich es vielleicht einfach nur an oder nehmen die Materialien so zur Hand. Die Informationen wandern so irgendwie zu ihnen. Das ist sicherlich nochmal ein Punkt, den man ein bisschen genauer untersuchen und adressieren könnte, wie man also diesen Anteil in so einer Präsenz oder in so einer synchronen Phase noch erhöhen könnte. Auch könnte man sich überlegen, ob das erwünscht ist, ob das tatsächlich sinnvoll ist. Ja, das ist aber jetzt eine Frage und nichts, worauf ich direkt eine Antwort habe. Ja, das war's für heute auch schon wieder. Eine nicht ganz so umfangreiche Folge. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und wir sehen uns oder hören uns bald wieder. Bis dahin und tschüss.